Wir werden jetzt Jesaja 66, 1 lesen. Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? So spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Смотри. Schau her. Вот мы здесь устрояем ему дом. Also wir bauen hier ihm ein Haus. Мы ему строим, как мы думаем, храм. Also wir bauen für ihn, wie wir erst denken, einen Tempel. Мы стараемся. Also wir geben uns Mühe. И Бог говорит, слушай, небо – престол мой. Und Gott sagt, hör zu, der Himmel ist mein Thron. И земля – это просто подножие, вот, ступенечка для меня. Und die Erde ist nur ein Schemel, also nur eine Treppe für mich. Как же вы представляете себе дом для меня? Also wie stellt ihr euch ein Haus für mich vor? Как вы можете, как люди, построить для меня Бога дом? Wie könnt ihr als Menschen für mich ein Haus bauen? Если небо – это мой престол. Wenn Himmel mein Thron ist. Знаешь, небо изучено всего на 5%. Weißt du, der Himmel ist nur zu 5% erforscht. Вот за все время человечества 5%. Also in der ganzen Menschengeschichte nur 5% vom Himmel wurde erforscht. Могли астрономы изучить. Also konnten die Astronomen das erforschen. Как атеисты говорили, о, мы в космос летали, Бога не видели. Wie die Atheisten mal gesagt haben, wir sind in Kosmos geflogen, aber wir haben dort keinen Gott gesehen. И одна бабушка им говорит. Und eine alte Frau sagt zu ihnen. А почему у мужчины усы? Und sie sagt, und warum hat ein Mann Schnurrbart? А у женщины нет усов. Und die Frau hat kein Schnurrbart? И они такие, не знаем. So, keine Ahnung. И бабушка говорит, так если у вас под носом не знаете, что происходит, что вы там в космосе ищете? Und die alte Frau antwortet und sagt, also wenn ihr nicht wisst, was unter eurer Nase geschieht, was wollt ihr denn wissen, was im Kosmos geschieht? В то время, как люди философствуют, такие умные. Wisst ihr, in der Zeit, wo die Menschen so klug reden und philosophieren. Ага, добро, зло, и они такие. Gut, das Gute und das Böse. Они похожи на мышь, которая смотрит на Луну. Also sie ähneln eine Maus, die einen Mond beobachtet. И смотрит и думает, сыр это или не сыр. Und sie guckt sich so den Mund an und sagt, ist das ein Käse oder ist das kein Käse? И в это время кошка такая сзади. Und in der Zeit kommt eine Katze und von hinten klips. И сожрала эту мышь. Und frisst sie auf, diese Maus. Так происходит со многими людьми. Und so geschieht das manchmal mit manchen Menschen. Пока они философствуют о добре, о зле. Solange sie philosophieren über das Gute und über das Böse. Приходит смерть. Kommt der Tod. И люди попадают в ад кошки. Und die Menschen kommen in die Höhle von dieser Katze. Дьяволу. Zum Teufel. И Бог говорит, земля подножие ног моих. Und Gott sagt, der Himmel ist der Thron unter meinen Füßen. Дружи с таким Богом. Ach, der Himmel ist der Thron. Дружи с таким Богом. Und du sollst eine Freundschaft mit so einem Gott schließen. Тогда земля будет для тебя подножием. Dann wird die Erde für dich ein Schemel sein. И дьявол будет под твоими ногами. Und der Teufel wird unter deinen Füßen sein. Amen. Amen. Дружи с Господом. Hab eine Freundschaft mit Gott. Amen. И ты Amen. Будешь ходить по этой земле. Und du wirst auf dieser Erde gehen. И знать, кому она принадлежит. Und du wirst wissen, wem sie gehört. Она принадлежит моему папе. Sie gehört meinem Papa. Okay, я okay. здесь хозяин. Und ich bin hier der Herr. Потому что эта земля принадлежит папе. Denn diese Erde gehört meinem Papa. Amen. Amen. Не дьявол хозяин земли. Nicht der Teufel ist der Herr über diese Erde. Okay. Okay. Слушай. Написано в Библии, что он положен под ноги наши, сатана. Hör zu, der Herr, die Bibel sagt uns, dass der Teufel unter unseren Füßen gelegt wurde. Der Шайтан. Там его место. Also dort ist sein Platz von dem Teufel. Это его место там, под ногами. Also sein Platz ist dort unter den Füßen. Ну-ка, хлопни так чуть-чуть. Ja. Mach mal so mit deinem Fuß ein bisschen. Okay, чувствуешь, там он, там also, он. Also, fühlst du, er ist dort unten. Er ist dort unten, Amen. Er ist unter deinem Fuß. Juhu! Amen. Amen. Это его место. Das ist sein Platz dort. И Бог говорит, где построите дом для меня? Und Gott fragt, wo wollt ihr mir ein Haus bauen? Вот, даже вот страшно сказать, но вот этот дом, он как собачья конура для Бога. Also es ist schon komisch, das auszusprechen, aber dieses Haus ist wie ein Hundehütte für einen Hund. Also, so klein ist das. О, какой классный, да, классный. Aber wir denken, oh, es ist so klasse, so schön. Иногда мы служим Богу и думаем, Бог млеет на небесах от счастья. Also manchmal, wenn wir Gott dienen, denken wir, oh, der Herr schmilzt vor Glück, wenn er uns zusieht, wie wir dienen. Когда мы ему здесь что-то лепим такое. Also wenn wir irgendwas für ihn hier basteln. Когда мы здесь ему служим. Wenn wir ihm hier dienen. Поем ему. Wenn wir zu ihm singen. Когда ему здесь что-то там отдаем, какие-то деньги Oder отдаем. Wenn wir irgendein Geld ihm opfern hier. Когда мы ему жизнь отдаем. Wenn ihm, wenn wir unser Leben ihm hingeben. Он на небесах, наверное, просто сидит такой счастливый. Wahrscheinlich sitzt er im Himmel und ist so glücklich darüber. Слушай, это Бог спрашивает здесь. Hör zu, aber Gott fragt dich hier. Он говорит, все это сотворила рука моя. Denn all das hat meine Hand geschaffen. Вот твой голос, твои связки голосовые. Also deine Stimme, deine ganzen Stimmbänder. Твоя жизнь вообще, она сотворена. Überhaupt, dein Leben ist durch Gott geschaffen. И то, что ты делаешь для Него, это просто от Него пришло. Und das, was du für ihn tust, ist auch von ihm gekommen zu dir. Ja, то, что ты ему даешь какие-то там деньги, это от Него пришло. Das, was du ihm irgendein Geld gibst, das ist alles von ihm gekommen. И Бог говорит, ты хочешь построить мне дом? Und Gott sagt, du willst mir ein Haus bauen? Мне? Mir? Святому? Einem heiligen Gott? Перед которым никто, вот кто там стоит на небесах, никто молчать не может. Der, von, на небесах. Also vor dem, die im Himmel stehen, vor ihm nicht einmal schweigen können. Там постоянно свят, свят, свят. Weil dort immer wieder gehört wird, ertönt heilig, свят, heilig, свят, heilig. Свят, свят. Ständig heilig, свят, heilig. Свят, Господь Саваоф, свят. Der Herrschaften, der ist heilig. Вокруг Бога постоянно, 24 часа в сутки. Also 24 Stunden um Gott ertönt das. Говорит, ты мне хочешь построить дом? Und Gott fragt, willst du mir ein Haus bauen? Мне, который этот греховный мир смыл просто потопом? Mir, der diese sündige Welt einfach durch eine Flut vernichtet hat. А, просто так. Фух, also нет. Nur einfach so, zack, und es ist nicht mehr da. Это везде сейчас доказано, что потоп прошел по всей земле. Das ist jetzt schon bewiesen, dass diese Flut die ganze Erde umfasst hat. Все вершины гор были покрыты потопом. Also alle Höhen der Berge, die waren alle komplett voll mit Wasser, Бог überdeckt. Говорит, И Бог говорит, ты понимаешь, насколько я свят? Und Gott fragt dich, verstehst du überhaupt, wie heilig ich bin? Ты понимаешь, насколько я свят? Verstehst du überhaupt, wie heilig ich bin? И он спрашивает, где место покоя моего? Nein, fragt hier, wo ist der Ort, wo ich ruhen soll? Оказывается, Бог ищет покой. Also, so wie es aussieht, sucht Gott auch nach Ruhe. Это тема сегодня, друзья. Das ist mein Thema heute, meine Freunde. Бог спрашивает, где место покоя моего? Gott fragt, wo ist der Ort meiner Ruhe? Wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Ruhen soll. Бог хочет отдохнуть. Gott möchte sich auch ausruhen. Okay. Он хочет отдохнуть. Er möchte auch ausruhen. И он хочет найти место, где не будет вонять грехами. Und er möchte einen Platz finden, wo es nicht nach Sünde stinkt. Где его не будут раздражать. Wo man ihn nicht reizt. Знаешь, написано в Библии, 40 лет я был раздражаем. Weißt du, die Bibel sagt uns, 40 Jahre war ich gereizt von diesen Menschen. Oh, оказывается, Бога можно раздражать. Und sie wissen, also, anscheinend kann man auch Gott reizen. Да, то есть у Бога есть нервы, ты слышал? Also Gott hat auch Nerven, hast du das schon mal gehört? И можно ему действовать на нервы. Und man kann ihm auch auf die Nerven gehen. Ага. Он говорит, я был 40 лет раздражаем. Er sagt, war 40 Jahre lang gereizt von den Menschen. Слава Богу, что у Бога нервы покрепче, чем у любого из нас. Und Gott sei Dank sind die Nerven unseres Gottes stärker als bei einigen von uns. Okay. Это нас спасает. Und das rettet uns auch. Поэтому мы еще живы. Deswegen leben wir auch noch. Okay, он любит нас, да. Ja, liebt uns, ja. Он долготерпеливый, Господь. Und ist sehr langmütig. Но он говорит, я хочу иногда отдыхать, ребята. Aber er sagt, ich möchte ab und zu mal auch mich ausruhen. Я хочу иногда отдыхать в ваших жизнях. Ich möchte ab und zu mal mich in euren Leben ausruhen. Я хочу иногда найти вот какую-то душу, где уже человек не выпендривается. Ich möchte mal eine Seele finden, wo der Mensch nicht mehr rebelliert. Где он не выставляется. Also, wo sich nicht zur Schau stellt. Где он слово почитает мое. Wo mein Wort ehrt. И он говорит, Бог говорит, вот на кого я презрю. Und Gott sagt, da, das sind die Menschen, auf die ich schauen werde. Auf die ich schauen werde, на смиренного и сокрушенного сердцем. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenes Geistes ist. Вот там я найду покой. Dort werde ich Ruhe finden. Там, где есть смирение и сокрушение. Dort, wo Demütigung da ist, wo die Zerbrochenheit da ist. И там он отдыхает. Und dort ruht sich auch aus. А часто ему приходится сражаться. Und oftmals ist dazu gezwungen zu kämpfen. С нами. Mit uns. О, он вынужден сражаться с нами. Er ist genötigt, mit uns zu kämpfen. И он не сражается с дьяволом. Und er kämpft nicht gegen den Teufel. Забудь эту идею. Vergiss diese Idee. Бог никогда не сражается с дьяволом. Gott kämpft niemals mit dem Teufel. Это сражение давно выиграно. Dieser Kampf ist bereits schon längst gewonnen. 100%. Zu 100%. Okay. Okay. И поэтому и тебе не надо сражаться Deswegen с дьяволом, если ты христианин. Also, wenn du ein Christ bist. Но Бог сражается с людьми. Aber Gott kämpft mit Menschen. Иногда вот с Васей, с каким-нибудь, с Колей. Manchmal mit einem Peter oder einem Jürgen. Может, с тобой тоже. Vielleicht auch mit dir. И кто-то сдается на милость победителю. Und jemand gibt das auf durch seine Gnade. Ja, да, он говорит, я сдаюсь, Бог. Er sagt, ich gebe auf, Herr, ich ergebe mich. И тогда Бог выигрывает. Und dann gewinnt Gott. И начинает быть спокойным в этой жизни. Und fängt an, ruhig zu sein in diesem Leben. Когда человек становится рабом для Бога, wenn der Mensch zu einem Diener oder zu einem Knecht Gottes wird, тогда Бог говорит, я успокоился. Dann sagt Gott, jetzt kann ich mich ausruhen. Это мой человек. Das ist mein Mensch. Я могу прийти в его жизнь. Ich kann in sein Leben reinkommen. И отдохнуть. Und mich ausruhen. Он сделает то, что я ему скажу. Er wird das tun, was ich zu ihm gesagt habe. Кто ты сегодня? Место сражения для Бога? Wer bist du heute? Bist du der Kampfplatz für Gott? Или место покоя? Oder bist du der Ort der Ruhe? Говорит, где место покоя моего? Er sagt, wo ist der Ort meiner Ruhe? Он встретился с Савлом. Er hat den Saul, Saulus. Saulus. Ага, говорит, ты почему сражаешься против меня? Er hat den Saulus getroffen und sagt, wieso kämpfst du gegen mich? Ты, кто такой вообще? Du, wer bist du überhaupt? Ты сражаешься со мной. Du kämpfst mit mir. И Павел такой, кто ты, Господи? Und der Paulus sagt, wer bist du, Herr? Иисус говорит, я сильнее тебя. Und Jesus sagt, ich bin stärker als du. Соображай. Begreif das doch endlich. Ты идешь против рожна. Du gehst gegen ein, eine палка такая. Also gegen einen Stock oder gegen Spieß. Gegen einen Spieß, ja. Когда идет вол, идет бык, идет. Also wenn ein Ochse gegen dich geht, dann. То крестьянин дает ему палку просто. Dann geben ihm die Bauern einfach diesen Spieß gegen in seinen Hals. И тот останавливается, Und der bleibt dann auch stehen, weil er kann nicht mehr weitergehen. Хочет жить. Denn er will ja leben. И также с Савлом, Бог его останавливает. Und genauso passierte das mit Saulus. Er stoppt ihn. И тогда Павел сдается и говорит, окей. Und dann ergibt sich der Paulus und sagt, okay. Он был мудрый мужик. Er war ein weiser Mann. Amen. Amen. Жить-то хочется. Man möchte doch leben, oder? Но часто Господь, Он оставляет, как бы, Он не вынуждает нас, не сбрасывает нас с коня, как этого Савла. Also oftmals tut uns der Herr nicht nötigen, also er tut uns nicht vom Pferd runterschmeißen, wie diesen Saulus. Но когда ты становишься рабом Иисуса, Aber wenn du Knecht Jesu wirst, тогда Бог находит покой в тебе. Dann findet Gott in dir Ruhe. И тогда тебе уже не надо сражаться с дьяволом. Dann musst du nicht mehr gegen den Teufel kämpfen. Услышь это сегодня. Hör das bitte jetzt heute raus. Есть любители, которые сражаются всегда с дьяволом. Es gibt solche, wie heißen, Liebhaber, die immer, wie sagt man dazu, solche Leute, die es lieben, immer gegen den Teufel zu kämpfen. Они видят везде бесов. Also sie sehen überall Dämonen. Какие они страшные. Oh, was für schreckliche Dinger sind das. И они рассказывают об этом. Und sie erzählen darüber, какой ужасный дьявол. Was für, wie der Teufel schrecklich ist. И дьявол очень радуется. Und der Teufel freut sich richtig darüber. Счастлив. Also er ist sehr glücklich Потому darüber. Что эти христиане делают ему бесплатную рекламу. Denn diese Christen, die machen eine kostenlose Werbung für sie. И они прославляют дьявола вместо того, чтобы прославлять Бога. Und sie preisen den Teufel, anstatt den Gott zu preisen Знаешь, dafür. Нам нужно говорить о свободе в Иисусе Христе. Weißt du, wir müssen über die Freiheit in Jesus Christus reden. Amen. Amen. Кто-то меня слышит? Hört mich jemand hier zu? И на самом деле дьявол и бесы не являются проблемой для христиан. Und tatsächlich sind Dämonen und der Teufel nicht ein echtes, wirkliches Problem für den Christen. Это христианин большая проблема для дьявола. Denn der Christ ist ein großes Problem für den Teufel. Okay. Okay. Знаешь, и если сатана знает, что ты побежденный Богом, Und wenn der Satan weiß, dass du durch den Herrn besiegt bist, он обходит тебя за километр. Dann geht er ein Kilometer weit weg von dir weg. Подальше also um dich herum от geht тебя. Er. Also er möchte weit weg von dir sein. И вообще-то дьявол ужасно любит выпендриваться. Und überhaupt, der Teufel liebt das, immer Spektakel zu veranstalten. Какой он большой и сильный. Wie groß und wie stark der doch ist. Я как лев. Ich bin wie ein Löwe. Сейчас рыкну. Und wenn ich jetzt einmal рыкну, einmal брр мах. Но это мышь с микрофона. Aber das ist nur eine Maus mit einem Mikrofon. Amen. Amen. Это, знаешь, Reinhard Bonnke сказал, мне так понравилось. Weißt du, wie der Reinhard Bonnke das mal gesagt hat, das hat mir so gefallen. Он говорит, топни ногой, мышь. Er sagt, tu mal mit deinem Fuß toppen, ты мышь schlagen. Oh, heute ist bei mir. Okay. Und die Maus läuft dir weg. Amen. Amen. Одна сестра пришла к нему, одна христианка. Also eine Schwester kam zu ihm, eine Christin. И говорит, Reinhard Bonke, у меня на голове вот здесь бес сидит. Und sie sagt, Reinhard Bonke, bei mir auf dem Kopf sitzt da ein Dämon. Там вот здесь, вот здесь, also вот da, здесь. Genau hier. Говорит, там бес сидит. Und da sitzt ein Dämon. И он говорит, сестра. Und sagt, Schwester. Ты знаешь, что происходит с мухой, которая садится на плиту? Weißt du, was mit einer Fliege passiert, die sich auf ein Herd hinsetzt? Она только тогда садится на плиту. Also sie setzt sich nur dann hin. Когда плита холодная. Wenn die Herdplatte noch kalt ist. Okay. Если плита горячая. Aber wenn die Herdplatte heiß ist. То муха делает так. Dann handelt die Fliege folgend. Она летит так. Also sie fliegt so. Здесь плита. Und da ist die Herdplatte. И она горячая. Und sie ist heiß. И она летит. Und sie fliegt und sie fliegt und sie fliegt. Muss ich das auch übersetzen? Bitte. Вы поняли? Habt ihr verstanden? Твоя плита должна быть горячая. Also deine Herdplatte muss heiß sein. Дух Святой должен прийти. Der Heilige Geist soll kommen. Огонь должен быть внутри. Das Feuer muss innen drin sein. И тогда тебе никого не надо бояться, ничего. Und dann brauchst du absolut vor niemanden Angst zu haben. Amen. Amen. Никогда не бойся дьявола. Habe niemals Angst vor Teufel. Никогда не бойся его мух. Und habe niemals Angst vor seinen Fliegen. Amen. Amen. Бойся, знаешь чего? Weißt du, wovor du Angst haben solltest? Бойся быть гордецом. Hab Angst davor, ein stolzer Mensch zu sein. Умный в своих глазах. Der sich selbst erhebt in seinen Augen. Вот это смертельно опасно. Das ist wirklich lebensbedrohend. Todesmüde bist du dann. Потому что тогда у тебя проблема больше, чем сатана или дьявол. Dann hast du ein größeres Problem wie Satan und der Teufel. Потому что тогда уже Бог против нас. Denn dann ist der Herr gegen uns, Gott ist gegen uns dann. Он говорит, гордым я противлюсь. Denn sagt, ich widersetze mich den Stolzen. Okay, поэтому самая страшная борьба, она не где-то с дьяволом, она в тебе. Deswegen ist das größte Kampf ist nicht mit dem Teufel, sondern in dir. Она здесь, sie в голове, hier, в Kopf, сердце. Im Herzen, okay, со своей гордыней, mit deinem eigenen Stolz, со своей ленью, с эгоизмом, mit der Faulheit, mit Egoismus. Oh, вот здесь главная борьба. Und da ist der wichtigste Kampf. Ты можешь это ясно себе сказать, я главный враг себе. Du kannst das klar, ganz klar zu dir selbst sagen, ich bin der größte Feind von mir, von mir selbst. Amen. Amen. Also nicht dein Nachbar. Nicht dein Nachbar, nicht, nicht, сосед, nicht, твоя, nicht, nicht, какие-то бесы, nicht, nicht irgendwelche Teufel oder die Dämonen. Главный враг. Der größte Feind внутри себя. Ist in dir selbst drin. Oh, verstehst du das bitte? Я хочу, чтобы ты сегодня услышал это. Ich möchte, dass du das heute raushörst. И Господь говорит, где место покоя? Und der Herr sagt, wo ist der Ort, wo ich ruhen kann? Где мой отдых? Wo ist meine Ruhestätte? Und noch eine Bibelstelle aus Philemon, der Vers 7. Denn wir haben viel Freude und Trost um deine Liebe willen, denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Schau hier, hier handelt es auch sich um die Geschichte über die Ruhe. Also diese Worte sind an den Philemon gerichtet. Думаю, und ich denke, für ihn war das eine große Ehre, что апостол Павел обращается к нему и говорит, эй, ты стал для нас покоем. Dass der Apostel Paulus sich an ihn wendet und sagt, du bist zu unserer Ruhe geworden. Ты стал для меня радостью. Du bist zu unserer Freude geworden. Знаешь, Павел пишет это из тюрьмы. Der Paulus schreibt es aus dem Gefängnis heraus. Он уставший. Er ist sehr müde. Он уже пожилой человек, дедушка. Er ist schon ein Mann in hohem Alter, его, ist ein Opa. Его били много раз. Man hat ihn sehr viel geschlagen und öfters mal. И он уже в конце своей жизни. Und er steht schon am Schluss seines Lebens. И он сидит в этой паршивой тюрьме. Und er sitzt in diesem schrecklichen Gefängnis. И пишет этому парню. Und schreibt an diesem jungen Mann. Эй, в тебе мы имеем великую радость. Hey, in dir haben wir eine große Freude. И утешение. Und auch Trost. И ты стал покоем. Und du wurdest zur Ruhe. Для всех святых. Für alle Heiligen. И для меня, говорит тоже. Und auch für mich, sagt er. Эй, мы успокоены через тебя. Hey, wir sind durch dich erquickt und beruhigt. Это большая честь услышать такое. Das ist eine große Ehre, sowas zu hören. И Филимон, он стал примером для христиан. Und Philemon sind für, als ein Beispiel für die Christen geworden. Сколько покоя и радости находят в тебе сегодня служители? Wie viel Freude und Ruhe finden in dir heute die Mitarbeiter Gottes? Служители, святые. Also die Heiligen, die Diener Gottes. Сколько покоя и радости находят сегодня в тебе твой лидер? Also wie viel Ruhe und wie viel Freude findet heute in dir dein Leiter? Твой наставник. Also dein Lehrer. Может, ты думаешь, ну, служители они для того, чтобы мне служить. Vielleicht denkst du, dass die Diener, also Mitarbeiter dafür da sind, die, um mir zu dienen. Церковь для того, чтобы мне служить. Die Gemeinde ist dafür da, um mir zu dienen. Но, дорогой, я тебе скажу очень ясно. Aber mein Lieber, ich sag das dir ganz klar und deutlich. Твоя обязанность. Deine Aufgabe. Твоя обязанность как христианина. Also deine Pflicht als Christ. Стать радостью, спокойствием и утешением для твоего служителя, для твоего наставника. Also zur Freude und zur Trost und zur Ruhe zu werden für deinen Leiter, für den, der dir dient. Поверь мне. Glaub mir. Не только Богу ты должен стать покоем. Du sollst nicht nur für Gott eine Ruhestätte sein. Но для твоего лидера. Sondern auch für deinen Leiter. Amen. Amen. Чтобы как только он подумал о тебе. Denn sobald über dich denkt. Вот это супер. Und dann sagt super. Знаешь, есть вот люди, о которых, когда я вспоминаю, я радуюсь. Weißt du, es gibt solche Menschen, wenn ich mich an die erinnere, dann freue ich mich. В нашей церкви есть такие люди. Es gibt solche Menschen in unserer Gemeinde. Когда я вспоминаю, я сразу успокаиваюсь. Also wenn ich mich an die erinnere, dann beruhige ich mich sofort. И я знаю, что они будут успешны. Und ich weiß, dass sie erfolgreich werden. Я знаю, что они будут результат иметь. Ich weiß, dass sie Resultate haben werden. Знаешь, я вспоминаю и слава Господу. Weißt Halleluja. Du, ich erinnere mich daran und das ist Gott sei Dank so. Halleluja. Я уверен, что они будут служить Господу и дальше. Ich bin mir sicher, dass sie auch dem Herrn auch weiterhin dienen werden. И есть другие люди. Und es gibt andere Menschen. Когда я вспоминаю. Wenn ich an sie dran denke. Сразу начинается молитва внутри. Dann fängt gleich in mir das Gebet innen drin. Молюсь на языках. Also ich fange an in Zungensprachen zu beten. Потому что я переживаю за них. Denn ich sorge mich um die. Я беспокоюсь за них. Ich habe Kummer um sie. Я думаю, что они могут какую-то грязь, какой-то грех влезть. Und ich denke mir, dass die schon wieder in irgendeine Schwierigkeiten stecken werden oder irgendeine Sünde machen. Они могут отдалиться от Бога. Also sie können vom Gott weggehen. Опять что-то какие-то тараканы у них und schon wieder haben sie irgendwelche Kakerlaken im Kopf. И я начинаю молиться. Und dann fange ich an für sie zu beten. Кто ты сегодня? Hör zu, wer bist du heute? Место покоя. Bist du eine Ruhestätte? Или беспокойство? Oder bist du ein Ort der Unruhe? Для беспокойства нет у нас, знаете, вот вообще проблем. Мы всегда можем создать беспокойство. Also Unruhe zu schaffen haben wir kein Problem, das zu tun. Okay. Но вот чтобы стать покоем. Aber Ruhestätte zu werden. О, вот эта мудрость нужна. Da braucht man Weisheit. И нужно смирение. Und man braucht auch Demut. Знаешь, когда ты верный человек. Weißt du, wenn du ein treuer Mensch bist. Тогда ты место покоя. Dann bist du ein Ort der Ruhe. Стань человеком радости. Werde ein Mensch der Freude. Стань человеком покоя. Werde ein Mensch der Ruhe. Стань человеком утешения. Werde ein Mensch des Trostes. Потому что всем нужен покой. Denn jeder Mensch braucht Ruhe. И тебе? Und auch du. И Богу. Und auch Gott. И служителю твоему. Und auch deinem Menschen, der dir dient. И мне, поверь тоже. Und auch mir, glaub mir. Нам всем нужен покой. Also wir alle brauchen Ruhe. И как вот нам договориться, когда я хочу покой от Бога? Und wir schaffen, как дальше? Договориться? Я хочу покой от Бога, и Бог хочет покой от меня. Und wie kann man das, wie kann man mit Gott verhandeln? Да? Also ich möchte Ruhe im Gott und Gott möchte Ruhe in mir. Знаешь как? Weißt du wie? Если мы предоставим Богу покой в нашем сердце, wenn wir Gott diesen Raum für die Ruhe geben, то он даст нам покой. Dann wird auch uns Ruhe geben. Когда у тебя будут сложные дни. Wenn du schwierige Tage haben wirst. Когда будет беда. Wenn ein Leid über dich kommt. Тогда ты будешь иметь покой. Dann wirst du Ruhe haben in deinem Herzen. От Бога. Vom Gott. Это бартер. Все, что ты даешь Богу, возвращается к тебе. Das ist wie ein wie heißt das? Обмен. Das ist wie ein Umtausch. Also das, was du gibst, bekommst du. Смотри, Матфея 8, глава 20 стих. Schau her, Matthäus 8, 20. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Смотри, как откровенно говорит Иисус. Schau, wie Jesus hier aufrichtig zu seinen Menschen spricht. Честно говорит. Also er sagt hier ehrlich. Говорит, даже эти вот птички небесные, они гнезда имеют. Er sagt, auch diese kleinen Vögel, die haben sogar Nester. Я сейчас вез с собой птичек. Ich habe jetzt mit mir Vögel transportiert. Ага, они у меня в машине. Sie sind bei mir im Auto. И я всю дорогу. Und die ganze Fahrt haben sie die ganze Zeit Lärm gemacht. Им страшно. Ah, die hatten, also was haben, haben sie gezittert? Да, да, да, also sie haben gezittert und, все время пищали. Und die ganze Zeit haben sie gequickt. И мы тихо, спокойно, спокойно. Und ich habe versucht, sie zu beruhigen. Bleib ruhig, alles ist gut. Им страшно. Sie hatten Angst. Но говорит, они находят тоже покой. Aber er sagt, sie, sogar sie bekommen auch Ruhe. В своем гнезде. Also in ihrem Nest. Но сын человеческий не имеет. Aber der Sohn des Menschen hat keinen Platz, wo er Ruhe bekommt. Weißt du, Jesus war dazu sogar genötigt, während dem Sturm zu schlafen. Also der Boot wurde hin und her gerissen. Überall. Alle schreien um ihn herum. Aber Jesus schläft. Wieso schläft er? Denn er hatte keine Kraft mehr gehabt. Er hat den ganzen Tag gedient. Und jetzt hat er einfach beschlossen zu schlafen. Okay, понимаешь? Verstehst du? Он спал, потому что он знал, папа со мной. Er schlief, weil er wusste, Papa ist mit mir. Главное, что люди не достают. Das Wichtigste, dass die Menschen mich jetzt momentan Они nicht nerven. Заняты штормом, пусть Sie sind jetzt mit Sturm beschäftigt. Пусть нервничают, а я посплю. Sie sollen jetzt ein bisschen noch damit kämpfen, aber ich möchte jetzt ein bisschen schlafen. Вот мы люди, мы не умеем, знаете, быть спокойными в каких-то таких ситуациях. Aber wir als Menschen können in solchen Situationen nicht ruhig bleiben. И они будут Иисуса. Und sie wecken Jesus. Как вот ты можешь спать? Und sagen, wie kannst du schlafen, Meister? Тебе что, нет нужды? Hast du keine Sorge um uns. Jesus wacht auf. Ребята, эй, Jungs, hey, где ваша вера? Wo ist euer Glaube? Вам надо тоже спать, со мной. Ihr sollt auch schlafen mit mir. Когда Иисус спит, тебе надо спать. Also, wenn Jesus schläft, sollst du auch schlafen. Amen. Amen. Okay? Если Иисус проснулся, тебе надо проснуться. Also, wenn Jesus aufwacht, dann sollst du auch aufwachen. Amen. Amen. Okay? В любой беде, в любом штурме. Also in jedem Problem, in jedem Sturm. Иисус, когда спит, тебе спать. Wenn Jesus schläft, schlaf auch. Спать. Schlaf. Спокойно. Sei ruhig. Не нервничай. Hör auf, zu nervös zu sein. Okay. В браке okay. Шторм, в браке шторм, бом-бом. Wenn du einen Sturm hast in deiner Ehe oder in der Familie. Okay. Доверься Господу. Vertraue dich dem Herrn an. И иди спать. Und geh schlafen. Amen. Amen. Нравится вам это? Gefällt es euch? Мне нравится. Мне gefällt es schon. Halleluja. И однажды Бог посетил Ной и сказал: "Слушай, ему Ной надо что-то делать." Eines Tages besuchte Gott den Noah und hat gesagt: "Wir müssen was machen." Дела плохи. Denn es geht schlecht um die Welt. Мир испортился. Denn die Welt ist sündig geworden, verdorben. Я уничтожу этот мир. Ich werde diese Welt vernichten. Построй себе ковчег. Bau dir eine Arche. И ты знаешь, что Ной сказал, да? Und weißt du, was Noah geantwortet hat? Weißt du das noch? Говорит, да. Ja, okay. Я построю. Ich werde es bauen. Знаешь, у Бога есть откровения. Weißt du, Gott hat Offenbarungen. Offenbarungen. И он хочет, чтобы это откровение приземлилось куда-то. Er möchte, dass diese Offenbarung irgendwo landet. И он ищет эту душу, землю, куда ему приземлиться. Und er sucht diese Seele, wo er landen kann. И вот один человек принимает откровение от Бога. Und ein Mensch nimmt diese Offenbarung von Gott an. Говорит, да. Und sagt, ja, я сделаю это. Ich mach das. Ты можешь быть спокоен. Du kannst ruhig bleiben. Что такое место покоя для Бога? Was bedeutet das, ein Ort der Ruhe für Gott? Когда Бог говорит, wenn Gott spricht, ты слышишь, du hörst и делаешь. Und tust. Все. Das Бог war's. Говорит, я спокоен. Gott sagt, okay, ich bin dann ruhig. Я не волнуюсь, он сделает. Ich mache mir keine Sorgen, denn er wird das ausführen. Он надежный парень. Er ist ein Mensch, auf den man sich verlassen kann. Она верный человек. Sie ist ein treuer Mensch. Они в точности исполнят то, что я сказал. Sie werden mit Genauigkeit das ausführen, was ich ihnen aufgetragen habe. А есть люди, которым сказал одно, а они делают другое. Aber es gibt Menschen, denen sagst du das eine und sie machen ganz was anderes. Ненадежные. Das sind Menschen, auf die man sich nicht verlassen kann. Как пророк Иона. Wie der Prophet Jonah. Бог ему говорит, иди в Ниневию. Gott sagt zu ihm, du sollst in die Ниневе gehen. Ниневия, твой адрес. Das ist deine Adresse. А он поворачивается и идет совершенно другой. Aber er dreht sich um und geht in ganz eine andere Stadt. И Бог говорит, куда пошел? Und Gott sagt, wohin gehst du? Я рассчитываю, что ты будешь в Ниневии. Ich rechne mit dir in der Ninive mit dir. А Иона говорит, а я в другой город еду. Und Jonah sagt, ich fahre aber doch in die andere Stadt. Вот это люди беспокойства. Das sind die Menschen der Unruhe. Бог постоянно должен с ними сражаться. Wo Gott ständig mit ihnen kämpfen muss. Что-то надо с ним сделать. Also man muss immer irgendwas mit ihm tun. Чтобы спасти его, надо его в кита запихнуть. Man muss ihn retten, dann muss ich ihn in einen Wal reinstopfen. В кита запихнул, там он начинает орать. Dann hat er ihn in den Wal reingestopft und dann fängt er an zu schreien. И Бог говорит, ну выплевывай его наконец. Und Gott sagt, okay, spuck ihn jetzt endlich raus. Дошло до него. Jetzt hat er endlich einmal begriffen. Постоянная борьба какая-то. Also ständiger Kampf. Человек непослушный, Бог говорит, ну ладно, раз ты такой упертый, ладно, тебе по башке надо дать один раз. Also, wenn der Mensch ungehorsam ist, dann sagt Gott, okay, dann musst du einmal auf die Rübe bekommen. Ah, потом он понял, да, да. Und dann hat er begriffen, ja, ja, okay. Okay. Все, Бог успокоился на 5 okay. минут. Dann hat sich Gott, dann kam der Gott für 5 Minuten zur Ruhe. И тот опять идет, и что-то опять und der andere geht schon wieder und macht schon wieder irgendein Unfug. Ah, опять какой-то бар залетел. Ist schon wieder in irgendeine Bar reingekommen. Опять какая-то девушка ему глазки строит. Schon wieder flirtet er mit einer jungen Frau. Okay, и Бог опять беспокоится. Und Gott macht sich schon wieder Sorgen. Ты слышишь? Hörst du das? Стань местом покоя. Werde ein Ort der Ruhe. Когда Иисус крестился, als Jesus sich taufen lassen hat, Дух Святой пришел в виде голубя. Der Heilige Geist kam im, als eine Taube auf ihn. Ты помнишь? Kannst du dich da erinnern? Дух Святой спустился. Der Heilige Geist kam runter. В виде голубя. In einer Taube. Голубь, wie беспоко... eine Taube. Он очень беспокойный. Eine Taube ist eigentlich sehr unruhiges Tier. Ja. Но здесь он приходит и спускается на голову Иисуса. Aber hier kommt er und geht, steigt auf Jesus herab, auf seinen Kopf. Голубь не сядет там, где нету покоя. Also der Taube wird sich nicht nirgendwo hinsetzen, wo keine Ruhe da ist. Знаешь, Дух Святой не спустится в твою жизнь, если там постоянная борьба. Weißt du, der Heilige Geist kommt nicht in dein Leben herab, wenn dort ständig ein Kampf stattfindet. Мы пели Дух Святой. Wir haben gesungen vorhin, der Heilige Geist. Приди, Господь. Heiliger Geist, komm. Да, это самое важное. Das ist das Allerwichtigste. Чтобы Дух Святой пришел. Dass der Heilige Geist kommt. В твой дух. In dein Geist, in dein Herz. Okay. Okay. Для этого тебе нужен покой внутри. Dafür brauchst du Ruhe in dir drin. Голубь должен спуститься. Die Taube muss auf dich herabsteigen. Ты должен сдаться. Du musst dich ergeben. Сказать, Господь, я хочу исполнить твою волю. Und sollst du sagen, Herr, ich möchte deinen Willen tun. Почему это пришло, когда Иисус крестился? Wieso kam es erst dann, als Jesus sich taufen lassen hat? Дух Святой пришел тогда, когда Иисус крестился. Der Heilige Geist kam erst dann, als Jesus sich taufen lassen hat. Потому что Иисус сказал, так надлежит нам исполнить всякую правду Божию. Denn Jesus hat gesagt, so ist es uns aufgetragen, Gottes Wahrheit zu tun. Так написано. So steht es geschrieben. Так да, надо сделать. So soll es geschehen, dann muss man das auch tun. И когда человек послушный воле Бога. Und wenn der Mensch dem Willen Gottes sich unterwirft. Дух und Святой ist gehorsam, спускается. Dann kommt der Heilige Geist auf ihn. Okay, и ты получаешь внутри себя силу. Und du bekommst in dir innen eine Kraft. Когда ты послушен. Wenn du gehorsam bist. Я хочу, чтобы ты услышал что-то сегодня. Ich möchte, dass du heute etwas raushörst. Чтобы твое сердце не было мусорным контейнером. Dass dein Herz kein Mülleimer wird. С крысами. Mit Ratten. Крысы, которые туда-сюда бегают. Also mit Ratten, die ständig hin und her laufen. Чтобы твое сердце было храмом. Dass dein Herz ein Tempel wird. Где Дух Святой обитает. Wo der Heilige Geist wohnt. Иисус был послушен Отцу. Jesus war dem Vater gehorsam. И стал местом покоя для Бога. Он wurde der Ort der Ruhe für Gott. Для Отца. Für den Vater. Отец смотрел на него. Der Vater schaute auf ihn. Говорит, это сын мой. Und sagte, das ist mein Sohn. И в нем мое благоволение. Und in ihm ist mein Wohlgefallen. В нем мое утешение. In ihm ist mein Trost. В нем моя радость. In ihm ist meine Freude. Я смотрю на него. Ich schaue ihn an. И я не переживаю. Und ich mache mir keine Sorgen. Он сделает мою волю. Er wird meinen Willen tun. До конца. Bis zum Schluss. Иисус это сделал. Jesus tat es auch. И ты помнишь, что произошло потом? Und weißt du, was daran danach geschah? Отец берет его к себе. Der Vater nimmt ihn zu sich. Сажает его с правой стороны. Er setzt sich zu seiner rechten. И говорит, теперь смотри. Und dann sagt er, jetzt schau. Я положу всех врагов твоих в подножие тебе. Ich werde alle deine Feinde unter deine Füße legen. Потому что ты был послушен мне. Denn du warst gehorsam mir gegenüber. Ты дал мне покой. Du hast mir Ruhe gegeben. А теперь я дам тебе покой. Und jetzt gebe ich dir Ruhe. Теперь ты будешь иметь покой. Jetzt wirst du Ruhe haben. Теперь ты просто сиди. Jetzt sollst du nur einfach sitzen und schau. Und ich werde alle deine Feinde bei dir niederlegen, unter deine Füße. Halleluja. Halleluja. Стань местом покоя для Господа. Werde ein Ort der Ruhe für den Herrn. И у тебя не будет врагов. Und du wirst keine Feinde haben. Они будут просто один за другим положены под твои ноги. Sie werden einer nach dem anderen einfach unter deine Füße gelegt. Об этом позаботится сам Папа. Dafür wird selbst der Papa sich kümmern. Selbst er.